Huhu, könnt ihr mich hören? Ja. Das ist gut. Wollen wir anfangen? Nur zu. Okay, dann eröffne ich die Sitzung mal um 20.02 Uhr. So, hat jemand was dagegen, wenn ich heute mal ausnahmsweise Moderation mache? Mir will scheinen, dass das nicht der Fall ist. Dann schreibe ich das mal so rein. Wer macht Protokoll? Thomas? Ich muss nebenbei Einleitungen schreiben für die MV. Das ist aber äußerst schade. Ja, hat irgendeiner die Möglichkeit, ein bisschen mitzuschreiben? Dann machen wir das Protokoll wie üblich alle. Okay, ja. Laufende Projekte, Themenwoche, das BGE und die Industrie von morgen. Wer möchte? Ja, ich habe ja die wichtigsten Infos reingeschrieben. Das läuft im Moment alles im Zeitplan. Die Materialien werden dann bei der Veranstaltung Dicken Engel vorgestellt und danach gedruckt. Auf der Wiki-Seite sind jetzt relativ viele Infos und die ersten Veranstaltungen wurden auch eingetragen. Ich habe zur Wiki-Seite technische Frage, vielleicht kann die jemand beantworten. Und zwar akzeptiert das Wiki nicht alle Links, insbesondere YouTube-Video-Links werden nicht akzeptiert. Andere Links, die auf Videos hinweisen, teilweise doch. Wenn da jemand eine Idee hat, woran das liegt, wäre ich über eine Info dankbar. Insofern habe ich auf der Wiki-Seite bei YouTube die Titel reingeschrieben, aber nicht die Links reinsetzen können. Ja, und dann habe ich nochmal die Bitte an den BUFO reingeschrieben. Vor etlichen Wochen haben wir ja schon mir jetzt geschrieben. Es wäre wichtig, dass wir wüssten, welche Landesverbände welchen Betrag sie ja gespendet haben, weil Anfang Februar die nächsten Rechnungen bezahlt werden müssen für die Materialien dieser Themenwoche und dann beginnt die Planung der dritten Themenwoche. Insofern bräuchten wir da die Übersicht auch, um Landesverbände ansprechen zu können, die bisher noch keinen Beitrag, finanziellen Beitrag geleistet haben. Ich denke, es ist kein großer Aufwand, die Kontoeinträge durchzugucken. Es ist ja zweckgespendet worden von den Landesverbänden und die Zusammenstellung zu machen. Haben wir schon vor längerer Zeit gebeten. Ich möchte nur mal darum bitten, das kurzfristig an uns zu übermitteln. Okay, steht aber auch so im Protokoll, ne? Ja, leider sind die Schatzmeister montagabends von mir nicht gesehen worden. Ich weiß nicht, wer heute da ist. Insofern wäre es bitte an dich vom BUFO, das dann weiterzuleiten, falls ihr euch Donnerstag trefft, weil wir brauchen einfach diese Übersicht, um da gut planen zu können. Okay, gut. Gebe ich auf jeden Fall so weiter. Ich bitte jetzt mal um einen kleinen Moment Geduld, weil ich mal gucken will, ob ich das nicht hinkriege, dass Christos mithören kann. Ich unterbreche einen ganz kleinen Moment. Ist das okay für euch? Ja. Okay, gleich wieder da. Guten Abend. Guten Abend. Moin, moin. Wir haben die Sitzung für einen kurzen Moment unterbrochen. Astrid bemüht sich noch darum, dass Christos eine Verbindung zu uns bekommt. Also nicht weglaufen, nur weil es hier jetzt einen Moment lang ruhig ist. So, ich hoffe, dass das funktioniert. Ihr könnt mich noch hören, ja? Ja. Das ist gut. Ja, schade, Christos hört nichts. Gut, dann machen wir einfach mal so weiter. Freiheitsserver gibt es derzeit nichts Neues, soweit ich das übersehen kann. Stopp. Sprich? Ja, ich wollte noch zur Themenwoche was sagen. BGE-Themenwoche. Erstmal nochmal an alle gutes Neues. Okay, wir haben einen Artikel veröffentlicht zur BGE-Themenwoche. Der ist dann zweigeteilt worden, einer auf dem Piratenblog und einen in der Flaschenpost. Und dann habe ich eine Anfrage bekommen von der Organisation PAIRA aus Berlin, einen Artikel zu verfassen zum Thema BGE und Piratenpartei, das ich gerne machen werde. Ich habe bereits zugesagt und werde diesen Artikel in der ersten Hälfte im Januar fertigstellen und dann rüber nach Berlin schicken. Und ferner werde ich mich bemühen, dass auch ein Artikel zur BGE-Themenwoche auf der Homepage des Netzwerks Grundeinkommen platziert wird. Da werde ich diese Woche den Kontakt knüpfen. Ich möchte ganz gerne, dass dieses Thema auch außerhalb der Piraten diskutiert wird, also bei Organisationen und so weiter. Und das wollte ich nur hier kurz erwähnen. Okay, gut. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass das richtig Mühe kostet und Arbeit ist, von daher wirklich dickes Dankeschön. Okay, gibt's weiteres zu der Themenwoche? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Gut, dann sind wir jetzt beim Wahlkampf. Baden-Württemberg. Ist hier jemand, der da was erzählen möchte? Mir will scheinen, dass das nicht der Fall ist. Ich schreibe mal tun Dinge. Dann sind wir beim Wahlkampf Rheinland-Pfalz. Ist jemand da, der darüber was erzählen möchte? Da steht jetzt im Protokoll noch, bitte Kampagne unterstützen, selbst wenn wöchentliche Themen vielleicht nicht jedem sofort einleuchten. Einfach mal unter dem Link ins Wiki gucken. Da wird dann vermutlich so einiges stehen. So, Wahlkampf Sachsen-Anhalt. Ist jemand da, der dazu was erzählen kann? Okay, ich schreibe mal tun Dinge. Da ist gerade im weiter unten im Sachsen-Anhalt-Raum wohl eine geschlossene Sitzung mit dem Landtagswahlkampf als Thema. Ich habe eben gerade versucht, da reinzukommen, aber das scheint geschlossen zu sein. Ah, okay. Ja, dann ist dieses Tun-Dinge ja tatsächlich mal sehr richtig in diesem Fall. Ich habe noch eine Rückfrage zu Rheinland-Pfalz. Gernot oder Jürgen, soweit ich mitbekommen habe, habt ihr Unterschriften in ausreichender Zahl gesammelt und eingereicht? Wie viele Beglaubigte habt ihr denn da eingereicht? Und wann fällt die Entscheidung? Also ich habe eben noch mal auf die Wiki-Seite geschaut. Es waren 2200 so um den Dreh an beglaubigte Unterschriften, die eingereicht wurden. Ja, also mit dem plus 10% ist man dann ja wahrscheinlich auf der sicheren Seite. Ja. Glückwunsch, dass ihr das hinbekommen habt. Und ja. Ach ja, da ist der Jürgen. Jürgen, du kannst das besser berichten. Nee, mach du ruhig, Gernot, das wollte ich jetzt nicht. Wir haben circa 200 fast noch andere, die wir noch beglaubigt hätten, die teilweise beglaubigt sind, die erst nachhinein bei uns eingegangen sind. Aber es hätte, glaube ich, auch gereicht, die genaue Zahl einzureichen. Da die ja beglaubigt sind, kann der Landeswahlleiter da eigentlich gar nichts gegen machen. Das ist also ein Polster, braucht man da, benötigt man da gar nicht. Ja, aber sicher ist sicher. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich weiß, dass das ein Haufen Arbeit war. Vielen, vielen Dank. Okay, ja, zu den Wahlkämpfen noch was? Ja, ich habe dir noch mal eine Frage an Jürgen. Jürgen, kannst du das noch mal in Zeile 71 ein bisschen näher erläutern, was damit gemeint ist? Ich arbeite gerade auf zwei Rechnern, Gernot. Ich muss gleich mal eben umgucken. Ich wollte eben auch was sagen, aber auf dem anderen Rechner kam ich einfach nicht durch. Ich gucke gleich nochmal nach, schreibe da noch was dazu. Okay. Zum Wahlkampf allgemein bitte ich einfach nochmal darum, dass wir Baden-Württemberg wirklich in dieser Woche nochmal ganz stark unterstützen. Wir haben dieses Wochenende wirklich die letzte Möglichkeit zu sammeln. Da sollte man sich an den Michi wenden, also an den Michael Knödler aus Stuttgart. Der macht da etwas die Orga. Es werden auch aus Rheinland-Pfalz vereinzelt Leute hinfahren. Leider hat mich vorgestern die Grippe total nahegelegt. Ich wollte eigentlich das Wochenende auch hinfahren, aber ich kann auch gar nicht arbeiten, deswegen also wahrscheinlich auch am Wochenende nicht fahren. Aber es werden trotzdem ein paar Leute fahren. Aber ich möchte bitte nochmal aus Bayern und so dringend bitten, sich nochmal mit dem Michael in Verbindung setzen. Also wir haben es zum Beispiel in Rheinland-Pfalz aufgrund einiger Hilfen zwar weniger Leute, aber es ist auch ein Ansporn. Es geht gar nicht unbedingt darum, dass die Leute viel Unterschriften sammeln. Es sind auch schon mal Leute da. Wenn man alleine sammelt, ist das ganz frustrierend oft. Und wenn dann einer dabei ist oder man trifft sich zwischendurch, ist das immer ganz viel wert. Und das hat uns, denke ich, zum Schluss hat das auch noch dafür gesorgt, dass wir noch zwei oder drei Direktkandidaten reingebracht haben, die also einen Tag vor Ende, wobei fast noch die Hälfte der Stimmen fehlten. Das hat man dann also auch noch gemeinsam geschafft. Also ist auf jeden Fall in Baden-Württemberg noch was möglich. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön. Wir twittern es auch gleich. Masch, wolltest du was sagen? Ich habe den Eindruck, dass nicht. Okay, dann sind wir jetzt mit den Wahlkämpfen durch oder habt ihr noch was? Mir will scheinen, dass das nicht der Fall ist. Dann gehen wir jetzt zu den PolGF-Berichten. Fange ich mal bei mir an. Ich habe jetzt in letzter Zeit nicht unmäßig viel getan. Ich habe halt mich ein bisschen mitgekümmert um die Orga beim TDPA und habe so ein bisschen noch Dings gemacht, OTRS, also Tickets bearbeitet. Das war jetzt aber auch nicht die Welt. Ich hatte hauptsächlich Weihnachten, Neujahr und Geburtstag. Das war tatsächlich genug an Kram, was man so auf Rechnung hat. Und Christos frage ich gleich, das schreibe ich dann gleich mal rein. Okay. Also ich lese es jetzt für die Aufzeichnung nochmal kurz vor. Öffentlichkeitsarbeit, er war in Kiel, hat in Rheinland-Pfalz beim Unterstützerunterschriften sammeln geholfen und der Rest wird nachgetragen. Gibt's dazu Fragen? Okay, dann gehen wir nach Baden-Württemberg weiter. Ist da jemand da? Gut, dann sind wir jetzt bei Bayern. Olaf, deine Bühne. Ja, danke. Wichtig ist für mich hier an dieser Stelle, ich will mich ja kurz fassen, nur eines. Morgen ist am 6.1., also ab 14 Uhr, unser Drei-Königstreffen der Piratenpartei unter dem Motto Segel setzen für 2016. Das ist in Bayern in Kombination mit dem Neujahrsempfang und der Feier zum 9. Gründungstag des Landesverbands Bayern. Insofern werden auch unsere Landesvorsitzende dort sprechen, neben dem Bundesvorsitzenden Stefan Körner und dem NRW-Landtagsabgeordneten Michel Marsching und dem Nürnberger Stadtrat Michael Bengel. Also das sind jetzt nur diejenigen, die auch in der Presse namentlich erwähnt werden. Es gibt natürlich mehr Leute, die reden werden. Es gibt ein Get-Together ab 18 Uhr. Wer also noch morgen Zeit hat und auf den Beinen stehen kann, Zwinker Enervigo, dann möge er doch bitte sich überlegen, nicht irgendwas zu machen, sondern einfach nach Erlangen zu kommen. Er ist herzlich willkommen. Das ist das Wichtigste. Perspektivisch möchte ich noch auf eins hinweisen. Wir haben ja unsere Pirate Security Conference am 11. bis 13. Februar. Das Programm steht soweit. Die Referenten sind auch soweit fest. Ich habe im Pad jetzt den Link nochmal. Da könnt ihr euch die Seite anschauen. Das ist pirate-secon.org. Da steht auch neben den Referenten, welche drei wichtigen Schwerpunktthemen wir haben. Also einmal Cybersicherheit, dann kritische Infrastrukturen und das Jahrhundert der Instabilität, Fragezeichen, Dominoeffekt gescheiterter Staaten. Das also auf dem auf Englisch gehaltenen Konferenzabschnitt der Piraten. Wir sind ja eingebettet in die Münchner Sicherheitskonferenz. Das heißt, wir haben de facto drei verschiedene Stränge, wo Pressearbeit stattfindet. Das ist einmal die Pressearbeit über die Münchner Sicherheitskonferenz, dann die Pressearbeit über die Bundes-PR und als drittes die Pressearbeit über den Landesverband Bayern. Also wir müssen ganz gut da aufgestellt sein. Das war's an dieser Stelle. Fragen natürlich jederzeit willkommen. Danke. Ja, gibt's denn Fragen? Mir will scheinen, dass das nicht der Fall ist. Dann wären wir bei Berlin. Ist denn aus Berlin jemand da, der was berichten möchte? Darf ich noch kurz was anmerken? Na klar. Ich muss um 20.30 Uhr leider den Raum wechseln. Wir haben nämlich unsere Sitzung bei den Bayern vorverlegt auf heute Abend, damit wir morgen richtig feiern können. Also ab 20.30 Uhr bin ich dann erstmal raus. Okay. Grüß schön. Gut, jo. Berlin. Jemand da? Mir will scheinen, dass man da Dinge tut. Brandenburg, ist Brandenburg da? Mir will scheinen, dass auch das nicht der Fall ist. Amen. Also wenn ich gleichzeitig Protokoll schreibe und moderiere, müsst ihr halt zwischendurch ein bisschen warten. Hamburg, jemand zu Hause? Okay. Alex Schnapper ist sowieso entschuldigt. Der hat heute noch was anderes. Mecklenburg-Vorpommern. Okay, dann sind wir jetzt bei Niedersachsen. Thomas, deine Bühne. Meine Bühne wird sehr klein sein. Nichts Neues gegenüber dem letzten Mal. Von daher möchte ich das auch nicht weiter ausbreiten. Alles ist gesagt worden und ansonsten gibt es nichts Neues. LMV haben wir am 6.7. Gleichzeitig AV für die Kommunalwahlen. Das ist es. Okay, wir sagen noch zu, dass es der 6.7. Februar ist, nicht, dass hier jemand in Schleudern kommt, ne? Okay. Gut, okay. Fragen an Thomas? Das wohl nicht. Jo, dann sind wir bei NRW. Marsch, wo bist du? Ich bin vorhanden. Guten Abend, hi. Hi. Auch ich mach's kurz. Wir haben eine Umfrage zur Basisbeteiligung in NRW gestartet, die bis zum 10. Januar einschließlich laufen wird. Und danach hoffentlich sehr kurzfristig in Auswertung geht, vielleicht schon zum TDPA. Ansonsten waren einige NRW-Piraten auch in Rheinland-Pfalz, haben gesammelt, da haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ich kann nur noch mal erwähnen, wir haben das mit viel Liebe, aber leider nur mit überschaubarem Erfolg getan, aber es hat ja gereicht. Das war's schon. Vielen Dank. Hat jemand Fragen an Masch? Mirwisch. Danebot? Keine Frage. Ich kann nur sagen, dass ja im Moment das Thema Quecksilberbelastung durch Kohlekraftwerke aufgepoppt ist und ich habe dazu für die nächste Ausschusssitzung im Umweltausschuss im Landtag eine Berichtsanfrage an die Landesregierung gestellt. Wunderbar, Dankeschön. Dann äußere ich mich dazu auch nochmal. Das hatte ich gerade auf dem Schirm und überlegt, ob ich es hier reinbringe, aber da es erst nach der nächsten Sitzung wirksam wird, habe ich gedacht, ich mache das nächste Woche. Danke, Danebot, dafür. Gut, dann sind wir schon bei Rheinland-Pfalz. Jürgen. In Navigo, Leins, bitte. Ich kann wieder, ja. Ich habe auf den falschen Rechner gedrückt. Ich habe oben in Zeile 71 zu der Kampagne was zugefügt. Die ist uns leider jetzt auch durch das Sammeln ein bisschen aus den Händen geglitten. Ich werde morgen ein paar Leute anschreiben, auch vom Bundesvorstand, und bitten, einen Link zu retweeten, einen Link zu vervielfältigen. Für den, ich sage einfach mal, normalen Piraten, ich kann nicht jeden anschreiben, könnte ich bitten, den Account auf Twitter PiratenRLP zu folgen. Der wird die Kampagne immer verbreiten. Und bitte diese Texte, die wir uns da oder die wir da erstellt haben, die wöchentlich kommen bis zum März, wenn es geht, möglichst großflächig verbreiten. Wir haben zwei Texte schon verbreitet. Es zeigen sich auch kleine Erfolge, dass also zum Beispiel schon angerufen wurde bei uns beim Vorsitzenden, was das ist, also von einer Zeitung. Es kommt zwar jetzt noch nichts über die Kampagne in der Zeitung, aber schon über einen anderen Text. Also es macht schon Sinn, wenn man wieder irgendwie in Erscheinung tritt und vielleicht auch auf eine Weise, die nicht einfach sagt, unsere Wahlkampfthemen sind A, B, C, D, sondern ein bisschen von hinten durch die Tür, wie wir das ja machen wollen. Gut, ansonsten ist natürlich bei uns die Wahlkampfaktivitäten laufen jetzt auf Hochdruck. Da gibt es die Plakate, Flyer, Webseiten, Kampagnen etc., was durch das Sammeln ein bisschen terminmäßig uns aus den Händen geglitten ist. Da müssen wir also jetzt nachholen. Dann, Probleme haben wir nach wie vor mit Designern. Also das ist ein never-ending story. Da fehlt uns immer was. Wir werden da wohl relativ laienhaft mit Plakaten und Flyern und etc. auftreten müssen, was aber vielleicht gar nicht so schlimm ist. Haben wir früher auch gemacht, war auch nicht schlimm. Haben wir noch einen Landesparteitag. Den Landesparteitag, den haben wir in Mainz bei uns in der Landesgeschäftsstelle. Und zwar ist der am 14. Februar in Mainz, also eine Woche nach dem Karneval und leider eine Woche vor dem Bundesparteitag. Aber das wurde uns auf einem Landesparteitag mehr oder weniger so aufdiktiert, dass wir vor den Wahlen noch ganz kurzfristig einen Landesparteitag einzuberufen haben von der Basis. Und das werden wir natürlich so oder haben wir natürlich auch gemacht. Und dort werden wir auch ein bisschen noch über den Wahlkampf reden. Das war's von mir. Fein, vielen Dank. Gibt es denn Fragen an den Jürgen? Das hört sich nicht danach an. Jörg Arweiler ist heute auch nicht da, der ist auch entschuldigt. Aber er hat ein bisschen was mit hier reingeschrieben. Da gab es eine Gegendarstellung zur Ankündigung der Landtagsfraktion nicht mehr zu kandidieren. Da gibt es dann im Protokoll auch einen Link dazu. Und Besprechung über Themen, Aktionen, Programmforderungen 2016 im Rahmen der heutigen Landesvorstandssitzung. Deswegen ist er auch nicht da. Fragen kann ich dazu leider nicht beantworten, deswegen gehen wir gleich weiter nach Sachsen. Marc, bist du da? Ist er nicht, steht drin, Entschuldigung, lässt sich entschuldigen, tut Dinge. Möchte denn sonst irgendjemand zum Thema Sachsen was sagen? Ja, dann sind wir auch schon in Sachsen-Anhalt. Ist denn dort jemand da? Dann gehe ich davon aus, dass auch Sachsen-Anhalt Dinge tut. Und wir sind bei Schleswig-Holstein, sprich bei Kathi. Hallo Kathi, dich habe ich schon gesehen. Kathi! Da funktioniert offensichtlich auch irgendwas nicht. Ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, die sie nicht hören kann. Okay, dann lese ich es mal vor. Am kommenden Samstag, dem 9.1., gibt es ein Treffen zum Thema Flüchtlinge in Neumünster auf Initiative von Angelika Beer und Wolfgang Dudahin. Am 30.1. hat Schleswig-Holstein einen Tag der politischen Arbeit und am 31.1. ist der Landesparteitag 2016-1 der schleswig-holsteinischen Piraten. Okay, auch hierzu kann ich jetzt keine Fragen beantworten, falls da irgendwie was ist, eventuell über ein Pad-Chat oder über ein Mumble-Chat. Vielleicht geht das dann so. Damit wären wir in Thüringen. Ist denn da jemand da? Tut Dinge. Okay. Gut, dann sind wir jetzt auch schon bei den Berichten der Themenbeauftragten. Okay, Urheberrecht. Bruno oder Vertretung, jemand da? Tut Dinge. Dann ist jetzt Gernot nochmal dran. Deine Bühne, Gernot. Ja, nochmal schönen guten Abend. Gut, ein paar Sachen möchte ich kurz erwähnen. Morgen findet wieder eine reguläre AGBGE-Mumble-Sitzung statt. Es wurde gestern Abend ein Vorschlag unterbreitet von Michael Ebner, dass wir doch zum Bundesparteitag noch ein Positionspapier erarbeiten sollten. Titel Leitlinien für die Einführung eines Grundeinkommens in Deutschland. Da hat Michael schon Vorarbeiten geleistet und wir haben ein Arbeitsblatt erstellt. Wir treffen uns morgen, um gemeinsam daran zu feilen und darauf möchte ich nochmal hinweisen. Wer also da mitarbeiten möchte, ist herzlich willkommen. Dann haben wir am nächsten Sonntag Sozialpiraten-Mumble ab 20 Uhr. Thema Grundsatzprogramm Sozialpolitik. Da sind wir praktisch mehr oder weniger fertig. Das Arbeitsblatt habe ich noch verlinkt. Da ist also unser Vorschlag schon abgesegnet soweit. Wir wollen an diesem Abend nochmal drüber gehen und letzte Unklarheiten, wenn noch welche da sein sollten, klären. Aber ich denke, dass wir das an diesem Abend verabschieden werden. Also bin da sehr zuversichtlich. Und dann kommen wir nochmal auf ein Thema, das in der letzten Zeit so ein bisschen geruht hat, nämlich Jobcenter-Telefonlisten. Da hatten wir noch vor Weihnachten eine sehr, sehr gute Team-Mumble-Besprechung abends gehabt. Und da sind wir doch recht vorangekommen und wir werden das jetzt zunächst einmal so gestalten, diese Jobcenter-Liste, dass wir das als eine Kampagne betrachten. Wir wollen also in Hessen und in Rheinland-Pfalz die Jobcenter anschreiben und bitten, dass sie uns die Ansprechpartner für die Sachbearbeiter und so weiter zur Verfügung stellen. Und wir haben bereits eine Webseite eröffnet. Da habe ich auch den Link schon gestellt. Da werden wir in Zukunft dann die positiven Bescheide dann posten in Form einer nicht googelbaren JPEG-Datei, denn das ist eine Auflage, dass eben die Namen nicht googelbar sind. Ja, es gibt da sehr gute Unterstützung von den Landesverbänden in Rheinland-Pfalz und in Hessen und darüber möchte ich mich nochmal bedanken, dass wir da diese Kampagne starten können und ich denke, wenn wir das erfolgreich durchführen, dass sich dann in Zukunft auch andere Landesverbände anschließen und ich möchte noch einmal betonen, wir sehen das nicht so direkt, um jetzt hier Erwerbslosen unter die Arme zu greifen, sondern wir sehen das als eine piratige Forderung nach mehr Transparenz. Wir wollen das Informationsfreiheitsgesetz umgesetzt wissen und wir denken, dass das schon der richtige Weg ist, auf solche Problematiken hinzuweisen, die ja nicht nur jetzt Erwerbslose betreffen, vielleicht in Zukunft auch andere Leute, denn das Abschotten von Ämtern, das macht sich immer stärker bemerkbar. Und wir sind der Meinung, der Staat muss den Bürgern dienen und nicht umgekehrt. Gut, dann wollte ich noch kurz berichten, es gab einen sehr schönen Artikel in der Flaschenpost zum Thema der Referentenentwurf von Frau Nahles zur Leiharbeit und Werkverträge, Verbesserungen oder Mogelpackungen. Das möchte ich kurz erwähnen, weil dieser Artikel nicht von einem Piraten geschrieben wurde, sondern von einem Nicht-Piraten, der aber sehr aktiv bei uns Sozialpiraten mitarbeitet. Und ich freue mich, dass eben auch Nicht-Piraten bei uns die Möglichkeit haben, Pressemitteilungen rauszuschicken. Und das wollte ich nur kurz erwähnen. Wenn noch Fragen sind, dann bitte jetzt gerne. Ja, ich habe nur eine kleine Geschichte, weil ich gerade die Jobcenter-Listen sehe. Ich glaube, das Nächste, was ihr da in Angriff nehmen könnt, sind die Familienkassen, weil das ist, stelle ich gerade fest, auch eine reine Katastrophe, wenn du irgendwie was von Kindergeldkasse willst, du kriegst Anfälle. Das könnten wir dann, glaube ich, auch irgendwann mal machen. Genau, das ist so eine Tendenz, ist da festzustellen, auch was zum Beispiel Nachfragen zu Prozessabläufen anbetrifft, also jetzt die rechtliche Seite, da fängt das auch schon langsam an. Und ich denke, das ist eine sehr gute Sache, wenn wir da ein bisschen drauf aufmerksam machen, dass wir Bürger doch die Möglichkeit haben, direkt mit bestimmten Sachen, mit Sachbearbeitern Kontakt aufzunehmen. Ja, gut. Gibt es ansonsten noch Fragen an Gernot? Das ist wohl nicht der Fall. Dann wären wir jetzt bei der Gesundheit. Wolf, bist du da? Ja. Fantastisch, deine Bühne. Ja, die letzten Mumble-Treffen haben sich mit dem Grundsatz- und Wahlprogrammantragstexten befasst. Wir sind mit beidem fertig geworden. Was aussteht, ist nur noch Lektorat. Ich habe den Link für das Grundsatzprogramm mit ins Protokoll geschrieben. Wer drüber gucken mag, Mitarbeit, Kritik und Verbesserungsvorschläge sind trotzdem natürlich herzlich willkommen. Bei Drogenpolitik habe ich in der AG nachgefragt. Die werden erst Ende 2016, Anfang 2017 Programmarbeit wieder machen können. Hat mit den persönlichen Ressourcen zu tun. Wir werden also da keinen Antrag zu dem Thementeil einarbeiten. Die AG sieht sich also nicht in der Lage, früher Texte für Leinenlos jetzt zu liefern. Das nächste Treffen Gesundheitspolitik ist am 7.1. 20 Uhr, wie immer, in dem Mumble-Raum Gesundheitspolitik. Das war's. Vielen Dank. Wer Fragen hat, gerne. Ja, ich bedanke mich auch. Gibt's denn Fragen? Ja, ich habe eine Frage direkt, betrifft jetzt nicht, was Wolf Dietrich hier vorgestellt hat, aber wir haben, ja, ich habe es ja schon angedeutet, wir haben morgen eine BGE-Mumble-Sitzung und bei den Leitlinien zum BGE, wie wir das umsetzen wollen, ist auch die Diskussion aufgekommen, wie integrieren wir das BGE zum Beispiel mit der Gesundheitskasse? Wollen wir eine Krankenkasse, wie wir sie jetzt haben, weiter fortführen oder soll sie steuerfinanziert werden und so weiter? Wollte ich einfach mal fragen, habt ihr da Lust, vielleicht an diesem Punkt ein bisschen uns zu unterstützen? Wie seht ihr das denn? Was wollt ihr praktisch in Zukunft umsetzen? In der AG würden wir es sehr begrüßen, wenn gesundheitspolitische Themen auch bei Gesundheitspolitik blieben und nicht in anderen AGen sozusagen ersatzweise behandelt werden. Wir denken, dass wir schichtweise vorgehen. Wir haben jetzt uns ein paar Bausteine rausgesucht für das Programm. Die sind lesbar, verständlich und auch vertretbar für Kandidaten, die in der Gesundheitspolitik nicht sachlich tief drinstecken. Das wollen wir später auch im Wahlprogramm so machen. Wir wollen uns nicht übernehmen mit solchen Themen und zum Gespött der Fachleute werden oder unsere Kandidaten dann sozusagen den Fachleuten zum Fraß vorwerfen. Das halten wir angesichts der Motivationslage für höchst kritisch und schieben die Themen daher etwas nach hinten. Okay, Wolf, aber das war jetzt keine Antwort auf meine Frage. Es macht doch durchaus Sinn, wenn wir uns da ein bisschen ergänzen, dass wir nicht auf der einen Seite eine Forderung stellen, die dann bei euch eine ganz andere Richtung hat. Also wir müssen uns doch ein bisschen abstimmen und deswegen meine Frage, wie seht ihr das in der Zukunft? Welche Art der Krankenversicherung wollen wir haben in der Zukunft? Gernot, ich habe mir ja das Arbeitspad angeguckt. Ich war ja auch bei der letzten Sitzung dabei, habe gesehen, wie ihr das Thema BGE und gemeinsame Rentenkasse angeht. Das entspricht so nicht unserer Art zu arbeiten. Ich würde dann doch dich bitten, mal zu einem Mumble zu kommen. Das wird allerdings erst nach dem Leinenlos dann möglich sein, wo man sich nochmal mit dem Thema inhaltlich befasst. Ich glaube, dass da die unterschiedlichen Arbeitsstile vor allen Dingen zum Tragen kommen. Okay, also wir sollten da uns mal kurz schließen. Okay, gibt's weitere Fragen? Das scheint mir nicht so. Hier steht schon drin, dass Bernschreiner Ding tut. Das ist sehr schön. Und dann geht es jetzt weiter mit der Energiepolitik und dem Michael. Ja, gerne. Vorneweg, ich war gestern in der BUFO-Sprechstunde, habe da interessiert zugehört und auch aufgemerkt, als Stefan bei einer grundsätzlichen Diskussion doch die Meinung vertreten hat, dass wir Piraten nicht mehr kommentieren sollten, was andere gemacht haben, schon gar nicht an zweiter und dritter Stelle, sondern letztlich auch wieder inhaltlich hervortreten sollen, also Konzepte entwickeln. Das finde ich sehr gut, so habe ich die Piraten auch kennengelernt 2011. Konzepte waren damals das BGE, das man in die Diskussion gebracht hat und ganz konkret Urheberrecht und auch Drogenpolitik. Dinge, die inzwischen auch in dieser Form aufgegriffen wurden. Das Konzept Drogenpolitik damals ist quasi 1:1 vom Schillerer Kreis übernommen worden. Vor ungefähr anderthalb Jahren war es, glaube ich. So, da haben wir die entsprechende Aufmerksamkeit. Also das finde ich sehr gut. Und wir bemühen uns in der Energiepolitik auch in der Richtung zu arbeiten. Es läuft im Moment auf drei Projekte hinaus. Die habe ich jetzt noch mal kurz im Pad auch erwähnt. Einmal natürlich unser Orangebuch, wo wir in der Ausarbeitung vorankommen. Erfreulicherweise sind neue Studien im Moment nicht aufgetaucht. Vor dem Pariser Klimagipfel gab es jede Woche zwei Studien von Organisationen. Da muss man natürlich reinschauen, das soll ja mit verarbeitet werden. Da ist es etwas ruhiger geworden. Das hilft im Moment. Das zweite hatte ich ja im letzten Jahr auch schon erwähnt, das ist dieses Modellprojekt Schaufenster intelligente Energie, wo ein regionaler Modellversuch hier direkt bei mir um die Ecke und in meiner Region stattfindet mit dem Thema digitale Vernetzung. Ich habe auch mit Patrick Breyer inzwischen Kontakt gehabt, der gerne da auch inhaltlich mitarbeitet. Am 19. bin ich beim Projektteam in Oldenburg, das dieses Modellprojekt in der Region leitet und versuche uns da mit hineinzubringen als Partner. Und das dritte Projekt, auch schon erwähnt, ist die Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Stromnetzausbau von Jörg Dietrich, die ja einmal hier meine Region analysieren will, was den Stromnetzausbau oder die Pläne zum Stromnetzausbau angeht und in Bayern. Glaube ich, eine sehr spannende Sache. Da gibt es ein Treffen am 17. Januar in Kassel oder ein paar Kilometer entfernt von Kassel. Da fahre ich natürlich gerne hin und bin deswegen auch nur am 16. beim Tag der politischen Arbeit mit dabei. Ansonsten habe ich noch eine Einladung bekommen vom Maritimen Kompetenzzentrum. Da geht es um Schifffahrt und Einsatz von erneuerbaren Energien, sprich zukünftigen Antriebstechniken. Werde ich mir auch gerne anhören und die nächste AG-Sitzung fängt in einer halben Stunde an. Okay. Gibt's denn da noch Fragen an den Michael? Mir bescheinen, das ist nicht der Fall. Dann wären wir jetzt bei Landwirtschaft und Hekate. Hekate, dich habe ich gesehen. Was gibt's bei dir Neues? Ja, also auch ich hatte Weihnachten und Silvester und habe dort wirklich Familienauszeit genommen und die Piraten sein lassen. Was jetzt kommt, typisch für diese Jahreszeit, Januar und Februar sind überall Neujahrsempfänge und Jahreshauptversammlungen. Ich werde von ganz vielen Vereinen, Verbänden und Bündnissen dazu eingeladen und das sind immer Veranstaltungen, wo man sowohl die Presse als auch Bundespolitiker anderer Parteien da hat, wo man ganz viele Leute trifft. Das sind also die klassischen Vernetzungstreffen, wo man eigentlich die Arbeit für das kommende Jahr schon vorbereitet. Und darum nehme ich die auch immer sehr gerne wahr. Okay, vielen Dank. Gibt's Fragen an Hekate? Mir scheint, dass das nicht so ist. Gut, dann fragen wir jetzt mal ab. Asylpolitik, ist Captain Leto da? Nein. Kultur und Medien? Datenschutz? NSA-Skandal? Queer? Bildung, Forschung, Wissenschaft? Freie Netze? Außen- und Sicherheitspolitik? Okay, Sie alle tun Dinge. Gut, dann sind wir jetzt beim Input der Themenbeauftragten. Da hatten wir heute auch schon ein bisschen was. Habt ihr da auf jeden Fall noch was, was wir dazu schreiben sollen? Darf ich vorher noch mal eben eine Frage stellen? Ich muss nämlich gleich weg. Natürlich. Bei mir ist noch nicht ganz klar, ob ich zum Tag der politischen Arbeit kommen kann. Hat jemand einen Tipp, welches Hotel da irgendwie in der Nähe ist oder so? Ja, ist auf der Wiki-Seite, sind drei angegeben. Ich dachte, dass vielleicht jemand, der zum Marina fährt, schon Erfahrung hat und sagen kann, ich weiß aus Erfahrung, das Hotel ist gut oder so. Das Novotel ist direkt in der Nähe, 500 Meter, ist zu Fuß, ist kein Spitzenklasse-Hotel, ist aber relativ preiswert. Kann man ohne Frühstück buchen, dann hält es sich im Rahmen mit dem Preis. Und der große Vorteil ist direkt in der Nähe. Okay, danke. Ich habe ein Ibis-Hotel, das ist auch nicht weit weg. Das ist auch jetzt vom Preis her okay. Ibis in Kassel. Ist das auch in Fußmarschnähe? Müsste ich jetzt nachgucken. Ich glaube, es sind so 2 Kilometer oder so. Okay. Nee, das ist weiter. 3, so viel oder was. Ich war mal in Ibis. Das ist also eine Ecke mehr entfernt. Also es gibt viele gute in Kassel. Wenn du bereit bist zu fahren... Fußläufig gibt es eigentlich nur 2, die da zu erreichen sind. Okay, dann wäre das ja auch geklärt. Und dann sind wir jetzt beim Input. Haben wir was, was wir da jetzt heute mal reinschreiben? Muss ja auch nicht jedes Mal, ne? Okay, aktuelle politische Lage, da steht dann das mit den Übergriffen auf Frauen drin. Gucken wir doch mal, was ihr so dazu sagt. Da ist jetzt ein Spiegelartikel verlinkt und ich habe den Link auf unsere PM jetzt noch mit reingepastet. Gibt es Kommentare dazu? Einer steht ja schon drin. Genau, den brauche ich auch nicht zu verlesen, oder soll ich doch? Ja, sicher für die Aufzeichnung, Marsch. Gut, also ich halte diese Silvestervorfälle von Köln für einen völlig falschen Ansatz, jetzt über Überwachung versus Polizeipräsenz zu diskutieren. Dazu finde ich, ist es speziell über die Social Media viel zu stark hochgekocht und ich bin nicht sicher, dass ich über die Informationen verfüge, die ich bräuchte, um da jetzt konkret eine Aussage treffen zu können. Natürlich sind die Vorfälle extrem übelst. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die trotz oder mit Videoüberwachung besser oder schlechter gelaufen wären. Videoüberwachung existiert ja an verschiedenen Stellen, wo die Vorfälle passiert sind. Sind jetzt auch in Auswertung Polizeipräsenz. Ich würde sagen, wenn die nach 2,5 Stunden den Bahnhofsvorplatz gesperrt haben, ist das nicht ganz schlecht. Natürlich wäre es schön, wenn man es im Vorfeld machen könnte, aber wohin wir uns bewegen würden, wenn wir sowas im Vorfeld schon zu verhindern versuchten, wissen wir, glaube ich, auch alle. Also ich würde da jetzt ruhig sein und nicht auch noch eine Diskussion draus lostreten. Okay. Ja, dann ist da noch eine zweite Wortmeldung mit hier im Pad. Ich glaube, das ist Wolf. Ich kann mich aber irren. Nee, das ist richtig. Ja, erzähl du das doch bitte auch nochmal für die Aufzeichnung an. Aus meiner Sicht ist das ein Thema, was zuerst Köln und dann das Land NRW als Ebene, als Diskussionsebene betrifft und keinesfalls die Bundesebene. Es ist aus meiner Sicht so ein wenig übergriffig, wenn sich Leute einmischen in solche Diskussionen, die nicht wirklich zuständig sind. Ich denke, dass die Polizei aus gutem Grund an dem zuständigen Landesminister unterstellt ist. Und deshalb denke ich, dass das Thema von dort aus behandelt werden muss. Außerdem wird man dort besser über die Details und Umstände Bescheid wissen als auf Bundesebene. Ich finde diese Empörungsindustrie ein wenig nervig. Okay, danke schön. Ja, sonst danke noch? Auch von mir, Wolf. Ich möchte dann aber zur Ehrenrettung der Bundespresse beziehungsweise von Christos, der ja da zitiert wird, sagen, dass die PN natürlich trotzdem ganz gut ist, weil die piratige Haltung aufgreift hinsichtlich mehr Präsenz statt Überwachung. Insofern hat die PM gerade noch die Kurve gekriegt, eben nicht so ein MeToo-Ding zu sein. Also das wäre ein Missverständnis, dass das Kritik an Christos und seiner Presseerklärung gewesen wäre. Ich bin der Meinung, dass man vor einem anstehenden Wahlkampf den Politikern auf der Landesebene die Gelegenheit geben muss, sich auch mit Themen deutlich öffentlich zu präsentieren. Und wenn man das von Bundesebene aus behindert oder blockiert, diesen Weg, denn man kann die gleiche Erklärung nicht nochmal abgeben, dann ist das einfach nicht förderlich für die nächsten Wahlergebnisse. Das ist mein Punkt. Ja, Wolf, ich habe das auch nicht auf dich gemünzt gesagt, sondern weil der Link da einfach steht und man daraus vielleicht in Zusammenhang mit meiner Kritik an einer Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt hätte entnehmen können, dass ich mich auch auf die PM beziehe. Und das wollte ich jetzt nochmal relativieren. Also ich habe mehr auf mich bezogen, den zweiten Beitrag gebracht, als auf dich bezogen. Okay, sonstige Kommentare? Keine, gut. Dann mache ich jetzt noch mal kurz drauf aufmerksam. Und das ist mir jetzt ein bisschen untergegangen, dass Kati wieder dabei ist und denn uns auch mit uns sprechen kann. Wenn ihr also Fragen an sie habt, meldet euch jetzt. Also ich kann guten Abend erstmal. Ich kann das, was ich da geschrieben habe, auch noch ein bisschen ausführlicher erklären, wenn ihr das möchtet. Sorry, ich war eben am Telefon. Das klingelt ja immer dann, wenn man es nicht braucht. Wenn du da interessante Dinge hast, gerne, Kathi. Wenn ich das mal so sagen darf. Bitte? Jo, dann einfach mal los. Ja, wir haben auf Initiative von Wolfgang Duller und Angelika Bär, unseren beiden MDLs, am kommenden Samstag im Neumünster ein, ich sag jetzt mal, Krisentreffen oder Flüchtlingstreffen. Und da soll es halt, angesprochen sind in erster Linie die Kommunalpiraten, aber auch sonstige Interessierte, Und da soll es halt darum gehen, wie gehen wir mit dieser, ich sage in Anführungsstrichen, Krise um? Was haben wir für Lösungen? Was können wir für Lösungen erarbeiten? Und ich hoffe und denke auch, dass das ein relativ konstruktives Ding wird. Ja, dann haben wir am 30.01. einen Tag der politischen Arbeit. Das haben wir uns in der NRW abgeguckt oder auch im Bund. Da wird es in erster Linie da um die Ergebnisse der Wahlprogrammkommission gehen und wir werden sicherlich noch den einen oder anderen Antrag diskutieren. Ja, und am 31.01. haben wir unseren Landesparteitag in Neumünster, wieder im Kick-In, da wo wir eigentlich die letzten Jahre immer waren, weil es unglaublich schwierig ist, hier Räume zu finden. Was soll ich dazu noch sagen? Das war's dann. Okay. Gut, dann auf jeden Fall toi toi toi für euren LPT, ne? Naja, das wird schon. Denke ich auch. Und dir auf jeden Fall vielen Dank. Gut, kurze dann sind... Rückfrage von mir, ja? Wegen meiner... Ah, ich sehe es schon, wird schon verbessert. Kick-In. Ich wusste nicht, wie es schreiben wird. Kick-In, Kick-In im Sinne von Kick-Kneipe oder Kick-In heißt. Es wird gerade korrigiert, danke dafür. Okay, wunderbar. So, dann sind wir jetzt bei den Informationen. Da ist erstmal nur der Link auf die Coco. Ich weiß jetzt auswendig auch gerade nicht, wann der nächste Termin ist, aber das ist ja nur noch rauszukriegen. Und die schicken ja auch immer gerne mal Mails rum. Am nächsten Freitagabend. Ja, ne? Mir war doch so. Wann war das? 20 Uhr? 20.30 Uhr? 21.15 Uhr. Tausend Dank. Okay. Ja, dann sind hier jetzt noch so ein paar Mailadressen unten drunter, die man immer gerne mal benutzen kann. Und dann wüsste ich gerne, ob sonst noch jemand Informationen hat, die wir mit ins Protokoll tun sollen. Nee, ich habe kurz nur eine Anfrage. Ich habe mich angemeldet für den Tag der politischen Arbeit auf dieser entsprechenden Seite. Ich sah es mit Freuden. Ach so, ja, dann, ich habe nämlich keine Rückmeldung bekommen und deswegen war ich mir jetzt gar nicht sicher, ob es angekommen ist. Warte mal einen Moment. Gernot, fährst du mit dem Auto? Ich denke schon, ja. Ich weiß nicht, ob du die RLP-Liste gelesen hast. Es hat vielleicht einer aus Koblenz Interesse mitzufahren. Dürfte ich dem einfach mal deine Adresse geben? Ja. Alles klar. Kein Problem. Ja. Du, ich stelle gerade fest, ich war zwar der Ansicht, ich hätte dich hier mit drin, aber ist nicht. Ich gucke nachher nochmal ins OTRS, weil da laufen die Einladungen, die Anmeldungen auf. Wenn deine nicht da sein sollte, dann sage ich dir Bescheid, Gernot, okay? Okay, ja, prima. Aber ist das denn vorgesehen, dass keine Rückmeldung kommt, dass es abgeschickt wurde? Ich kann es dir so nicht sagen. Eigentlich müsste eine kommen, aber ich weiß es nicht ganz genau, weil ich das Formular auch nicht gemacht habe. Ich habe eine Rückmeldung bekommen. Okay. Dann sollte eine kommen, ja. Ja, ich setz noch mal rein. Ich habe nämlich die Befürchtung, ich habe nämlich was reingeschrieben, dann bin ich unterbrochen worden, habe dann eine halbe Stunde später noch das abgeschickt und da war wahrscheinlich die Verbindung unterbrochen. Also ich habe sogar zwei Rückmeldungen gekriegt. Vielleicht ist deine ja aus Versehen mit an mich gegangen. Dannebot, ich glaube, ich hatte von dir auch zwei Anmeldungen. Aber ja. Dann hat das komische System da gesponnen, weil ich habe mich nur einmal angemeldet. Ja, ich habe dich auch nur einmal reingeschrieben. Okay, nee, Gernot, schick's einfach nochmal, ne? Jo. Gut, sonst noch Informationen und so weiter? Mir will scheinen, das nicht. So, wenn jetzt keiner mehr Wort von bleibendem Wert zu äußern bereit ist, werde ich diese Sitzung schließen um 20.56 Uhr. Und genau das tue ich auch und bedanke mich sehr bei euch für eure Anwesenheit und wünsche euch noch einen blendend schönen Abend.